Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Hallo und herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasse. Und bei dem schönen Wetter, das uns die vergangenen Wochen beglückt hat, dachte ich mir, warum ins stickige Radiostudio gehen, wenn es doch draußen viel schöner ist. Deshalb heute also eine Stunde freie Musik unter freiem Himmel. Ich mache es mir gemütlich auf dem Flugfeld in Berlin-Tempelhof. Für diejenigen unter euch, die nicht aus Berlin kommen, das ist der ehemalige Flughafen Tempelhof, der steht seit ein paar Jahren offen für jeden, ist Parkgelände und man kann hier auf den alten Lande- und Startbahnen umherlaufen. Man kann skaten oder radeln oder so wie ich einfach im Feld liegen und Musik hören. Von Zoe Lila zum Beispiel. Das hier ist ihr neuestes Stück, I Am A Remix. Someone's breathing's touching, someone's brain. I Am a Remix von Zoe Lila aus Berlin. Der Song ist Anfang Juli im New Yorker Free Music Archive erschienen und ist Teil des C3S Ignition Mix, eine Download-Compilation der alternativen Verwertungsgesellschaft C3S. Das steht übrigens für Cultural Commons Collecting Society. Die GEMA Alternative ist gerade dabei, sich zu gründen und sammelt Geld via Crowdfunding. Und wie kann man dafür am besten werben? Klar, mit Musik. Wir hören noch ein Stück der freien C3S Download Compilation, und zwar Bows and Arrows von Pandora's Box. Step too far. Ghost Blonde aus North Carolina. Das Indie-Pop-Quintett schreibt sich übrigens mit Doppel-T in Ghost und das L bei Blonde ist ebenfalls doppelt. Außergewöhnlich ist auch noch der Albumtitel, der lautet nämlich Trash Pop Doom Wop. 12 Songs sind drauf und das Album beschreibt die Band wie folgt: A Trash Can Collection of Oldies, Beaten, Anxious Songs. This is the sound of bedroom crooners and broken-hearted nostalgics. Die Songs wurden übrigens komplett in der Küche und im Esszimmer aufgenommen, schreibt die Band auch noch auf ihrer Facebook-Seite. Und ja, bei ungewöhnlichen Bands bleiben wir auch noch, denn hier kommt bereits die nächste. Die hat sich nach einem großen Sprudelgetränk benannt. Wir hören Swearin von Big Soda, einer DIY-Pop-Punk-Band aus Brooklyn, New York. Perfect day, and I'd do everything to make it stay and make up what we miss in the side. sunshine, if you would be my shelter, I would light your way, if you'd cover for the wind and rain. I could be your pillow, if you would be my lullaby. You could share my bed, if you wanna rest your head. I could be your sunshine, if you would be my shelter, I would light your way, if you'd cover for the wind and rain. I could be your pillow. Rest your head. I could be your sunshine, you would be my shelter. I could be your pirate if you would be my treasure. Just for You von We Were Birds aus Dänemark. Wir waren Vögel. Passender Bandname für die Umgebung hier. Heute kommt Frequency nämlich aus dem Freien. Ich bin immer noch auf dem ehemaligen Flugfeld in Berlin-Tempelhof bzw. zwischen Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof in der südlichen Mitte Berlins. Für die Nicht-Berliner einfach mal Google Maps anwerfen und nach dem größten grünen Fleck mitten in der Stadt suchen oder noch besser einfach mal herkommen. Links von mir sind hier die alten Landebahnen, rechts beginnen schon die großen Feldwiesen und da singen auch fleißig Vögel. Und das passt, wie schon gesagt. We Were Birds haben wir gerade gehört und wir werden sie nochmal hören. Die können nämlich auch in leise und nachdenklich. Wir hören Blood Strains von We Were Birds aus Kopenhagen. All the words I wrote about my pain. Something Wild von Radiator Hospital aus Philadelphia. Vor knapp 2 Wochen erschien das neue Album der Amerikaner. Es heißt ebenfalls Something Wild. 13 Songs sind drauf und die sind zwar nicht unbedingt wild, haben aber eine ziemlich sympathische DIY-Attitüde, wie ich finde. Ich hatte die Band vor einer ganzen Weile hier schon mal vorgestellt und das fiel mir wieder ein, als ich ihre Facebook-Seite angeschaut habe. Da schreiben die Künstler ja immer ihre Einflüsse auf und bei Radiator Hospital sind das ausschließlich Filme. Blade Runner, die Alien-Quadrilogie oder eigentlich sind da jetzt schon 5 Filme und Akte X ist da auch erwähnt. Und auch wenn sich das in der Musik nicht widerspiegelt, empfehlenswert ist das Album der Band dennoch. Wie gesagt, Something Wild von Radiator Hospital. Wir bleiben bei etwas ruhigeren Klängen und kommen nun zu einer wirklich netten jungen Frau, die nur eine Gitarre und ihre Stimme braucht. Und schon hat sie einen fest im Griff, Corinna Rose. Wir hören Green Mountain State, einen Song, den sie zusammen mit Lia Dolgoy aufgenommen hat. Green Mountain State von Corinna Rose und Lia Dolgoy. Mehr davon gibt's auf der 4-Track B-Sides EP von Corinna Rose. Die gibt's zum Pay What You Want Preis bei Bandcamp. Und damit beenden wir die Singer-Songwriter-Phase für heute, denn weiter geht's mit instrumentalen Klängen und anschließend wird's elektronisch. Aber erst wunderbar instrumentale Post-Rock-Sounds von Broken Cities. Wir hören Tosca, das mich streckenweise übrigens an den aktuellen James Bond Skyfall Soundtrack erinnert. Vielleicht geht's euch ja auch so. Schreibt's in die Kommentare auf radiofrequency.net. Dort findet ihr auch gleich alle Download-Links. Jetzt aber Tosca von Broken Cities. Musik Traumhafte Klänge. Tosca von Broken Cities, einer Post-Rock-Band aus Oakland. Parable heißt ihre aktuelle EP. 3 Stücke sind drauf und die sind in allerbester Post-Rock-Manier anständig lang, zwischen 5 und 11 Minuten. Die brauchen die Stücke auch, um sich richtig entwickeln zu können. Wir bleiben bei artverwandten Klängen und es wird noch etwas elektronischer dazu. Wir machen einen musikalischen Sprung nach Japan und zwar zum wunderbaren Bunkei K Records Netlabel. Das ist ja bekannt für verträumt elektronische Sounds. Die 38. Release des Labels kommt von Smani. Und wir hören Kurai Kurai und direkt im Anschluss A im Torres Remix. Viel Spaß! Okay. 界は秩序を失っていく。 Thank you. A. So schreibt sich der eben gehörte Song, ich sag einfach mal A, von Smani aus Japan. Und dazu noch im Remix, und zwar von Troris. Die Künstlerinfos sind leider nur auf Japanisch, und da streikt die Google-Übersetzung noch ein wenig. Interessant ist auf jeden Fall, dass auf dem Cover eine junge japanische Frau zu sehen ist, mit ziemlich bunten Haaren. Und der Friseur, der diese Frisur gemacht hat, ist in der Album-Info als erstes erwähnt. Noch vor der Aufnahme, dem Mastering und dem Album-Cover-Design. Also Frisuren scheinen in Japan ziemlich wichtig zu sein. Wir bleiben noch in Japan und switchen rüber zu Mimi Records. Wir hören ein Stück der neuen EP von Kashara Shunichi, Little Miss Material. Thank you. Little Miss Material von Kashara Shunichi aus Japan. Tender is the Night heißt die aktuelle EP, kürzlich erst erschienen bei Mimi Records. Links zu diesen und allen weiteren Songs der Sendung gibt's wie immer auf radiofrequency.net. Und da findet ihr auch ein paar Fotos, denn wie man hört, findet diese Sendung nicht im Studio statt, sondern unter freiem Himmel. Frequency kam diesmal nämlich vom freien Tempelhofer Flugfeld in Berlin. Bei dem Wetter kann man ja ruhig mal rausgehen, dachte ich mir. Und Radio kann man ja heute sowieso von überall aus machen, zum Beispiel vom Handy aus. So entstand nämlich diese Frequency-Episode. Fotos, wie gesagt, auf radiofrequency.net. Einen Song habe ich noch für euch, und zwar Trust Your Instincts von Ribbon Mouth Rabbit featuring Groove Serial. Down the Rabbit Hole heißt die EP. Und wer die ersten sample-lastigen Remix-Beat-Töne hört, der kann auch gleich sagen, wo diese Klänge herkommen. Und zwar aus dem Dusted Wax Kingdom natürlich. Klasse Label, immer wieder zu empfehlen. Und damit sage ich, Christian Grasse, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Control our actions, not our impulses.